uns auf die Dächer steigen, dann kann ich dir die Welt von oben zeigen. Sollte dir die Aussicht schön erscheinen, dann können wir eine Weile oben bleiben, ja. Yeah.